Hier ist die Radio Wissen, gleich mit der Webschau und Martina Schulte. Ihr seid bei irgendeinem Internetanbieter und bei irgendeinem E-Mail-Anbieter, oder? Ob das jetzt GMX ist oder Web.de oder Google Mail oder AOL oder sonst irgendwie. Vielleicht ist ja der eine oder andere aufgrund der vielen, vielen Meldungen von Totalüberwachung schon zu so einem Verschlüsseler gewechselt. Doch zwei amerikanische E-Mail-Anbieter, die verschlüsselte E-Mails angeboten haben, nämlich Lavabit und Silent Circle, weg. Vom Netz genommen. Kurze Mitteilung auf deren Startseiten. Ja, nee, geht nicht mehr. Und eigentlich sind die ja wirklich in den Kampf gezogen, zu sagen, niemals werden wir die Privatsphäre der Nutzer für den Profit opfern. Und dann gab es ein bisschen Druck und jetzt mussten sie erstmal zumachen. Lavabit und Silent Circle. Lavabit wurde unter anderem wohl auch von Edward Snowden, dem berühmten Whistleblower, genutzt. Und Martina Schulte ordnet uns vielleicht jetzt erstmal nochmal ein. Kannst du nochmal erklären, warum genau die beiden dicht gemacht haben? Ja, weil sie anders als die anderen großen amerikanischen Internetfirmen, also anders als Facebook, Google oder Microsoft, eben nicht mit der NSA zusammenarbeiten wollten und sich nicht nötigen lassen wollten, Nutzerdaten rauszugeben. Auf der Startseite seiner alten Firma, da schreibt Lada Levison, das ist der Besitzer von Lavabit, der schreibt hier, ich sehe mich gezwungen, eine schwierige Entscheidung zu fällen, entweder mitschuldig an Verbrechen gegen das amerikanische Volk zu werden oder 10 Jahre harte Arbeit aufzugeben und Lavabit zu schließen. Er hatte nämlich seinen Kunden versichert, dass sie ihre Mails beruhigt seinen Servern anvertrauen können. Und als er das nicht mehr gewährleistet sah, hat er halt eben diese Konsequenz gezogen. Wenn man sich seine Erklärung mal ein bisschen genauer anschaut, dann lässt das auch den Schluss zu, dass die Behörden möglicherweise eben Zugang zur E-Mail-Korrespondenz von Snowden haben wollten oder eben vielleicht auch Zugang zu Daten von anderen Kunden, weil es war ja nicht nur Snowden jetzt der Kunde von Lavabit, nee, sondern er hatte nach eigenen Angaben, ich glaube, 400.000 Kunden dieser Dienst. Und Levinson hat jetzt einfach gesagt, komm, Notbremse, bevor es richtig gegen die Wand fährt. Ja, ja, er hat gesagt, er hat sich halt eben entschieden, die Arbeit dann doch lieber einzustellen. Und er warnt uns alle, er warnt die Internetnutzer. Er schreibt, solange es keine klaren Aktionen des Kongresses oder der Justiz dazu gäbe, könne er nur jedem dringend abraten, seine privaten Daten einem Unternehmen anzuvertrauen, das direkte Beziehungen zu den Vereinigten Staaten habe. Außerdem informiert er uns darüber, dass er über diese Ereignisse der vergangenen 6 Wochen nicht öffentlich sprechen kann. Und diese 6 Wochen, das sagt er jetzt auch nicht einfach so, 6 Wochen, also vor 6 Wochen ging Snowden mit seinen Informationen über die NSA an die Öffentlichkeit. Also könnten wir als Hobby-Detektive sagen, wahrscheinlich hat die Schließung tatsächlich irgendwas mit dem Fall Edward Snowden zusammen. Aber warum darf der Mr. Levinson jetzt nicht darüber reden? Wir haben ja hier in der Webschau und auch sonst hier bei Die Wissen schon öfter darüber berichtet, das hängt mit den Gesetzen und den Regelungen zusammen, die die USA nach dem 11. September eingeführt haben, die ermöglichen der NSA und anderen amerikanischen Geheimdiensten zunächst einmal den Zugriff auf alle Kommunikationsdaten amerikanischer Firmen. Und dank des Patriot Acts und dieser Geheimgerichte, über die wir auch schon mehrfach gesprochen haben, kann die NSA Internetdienste eben zur Kooperation zwingen und kann sie dann auch noch dazu verdonnern, nicht darüber zu sprechen. Und deshalb konnte Levison auch über die wahren Hintergründe seiner Entscheidung eben nur in diesen Andeutungen sprechen. Aber durch die Tatsache, dass Lavabit und Silent Circle lieber gleich ihre kompletten Läden zugemacht haben, als jetzt mit den Spooks zusammenzuarbeiten, dadurch haben sie, finde ich, ein äußerst eindrucksvolles politisches Signal gesetzt. Martina Schulte in der Webschau hier in D-Radio Wissen zur Schließung eben dieser beiden Verschlüsselungs-E-Mails-Anbieter. Ist das jetzt dann das Ende der verschlüsselten E-Mail, also die NSA kommt, klopft an, sagt, hallo, hallo, wir machen Druck, Patriot Act, wedel, wedel, wedel mit so einem Stück Papier und dann machen die ihre Buden zu. Naja, sie könnten natürlich auch weiter mit denen zusammenarbeiten und wir erfahren nie davon. Okay. Das ist die eine Möglichkeit. Außerdem betrifft es ja auch nur die amerikanischen Anbieter, ne? Also die Anbieter, die quasi unter der Jurisdiktion des Patriot Acts sind. Also man könnte halt vermuten, dass man sagt, ja, in Deutschland ist das alles ganz sicher, ne? Deutsche Anbieter bieten ja jetzt gerade an, ne? Hier E-Mail made in Germany, alles total verschlüsselt, alles total sicher. Aber wenn wir wissen, ne, wie unsere Geheimdienste wieder mit der NSA, ne, Alex? Ja, also dann doch ein Server in Nordkorea. Aber jetzt mal vielleicht doch nochmal bei diesem konkreten Fall zu bleiben. Wie hat denn jetzt die Netzgemeinde darauf reagiert? Ja, das Netz hat 2 neue Helden gefunden, kann man sagen. Also da wird mit größter Hochachtung über Levison und Mark Yankee, den Chef von Silent Mail, gesprochen. Nochmal auf Yankee zu kommen, also den Chef von Silent Mail, von diesem zweiten Unternehmen, da muss man vorstellen, der ist sogar so weit gegangen, der hat nicht nur seinen Laden dicht gemacht, der hat seine ganzen Server vernichtet, um wirklich sicher zu gehen, dass niemand an die Daten rankommt. Ne? Und Cashy schreibt hier dazu in seinem Blog: Ich verneige mich und hoffe, dass dieser Schlag Mensch nicht ausstirbt. Beide Unternehmen werden also überall gelobt, ne, dass sie sich, wie das Fake-Blog schreibt, hier nicht zum Handlanger der Totalüberwachung machen lassen wollen. Das Fake-Blog schreibt hier auch: Beachtenswert sei vor allen Dingen die Empfehlung Levisons, private Daten keinem Unternehmen anzuvertrauen, das direkte physische Verbindung zu den Vereinigten Staaten hat. Zitat oder anders formuliert: Solange die Geheimdienstexzesse zur Totalüberwachung unkontrolliert und ohne Achtung demokratischer Grundrechte weiterlaufen. Das ist doch eine schöne Steilvorlage, schreibt er hier, um die Gichtlinge in den US-Technologiekonzernen zum Verhör zu bitten. Und das war ein schönes Wort, über das ich vorhin gestolpert bin. Wen meint er denn mit Gichtlingen? Er meint natürlich Google, Microsoft, Facebook, Verizon und all die anderen großen amerikanischen Internet- und Kommunikationsanbieter, die brav mit der NSA zusammenarbeiten, die nicht ihre Läden dicht gemacht haben. Denn zwischen den Spooks und den Internetriesen gibt es eine ganz wunderbare Symbiose. Das schreibt der amerikanische Kryptografie-Experte Bruce Schneier in einem Post für Bloomberg. Er schreibt hier: Das Hauptgeschäftsmodell des Internets basiert auf Massenüberwachung und unsere Geheimdienste sind süchtig nach diesen Daten. Das Resultat sei eine, so schreibt er hier, Corporate Government Surveillance Partnership, also eine Überwachungspartnerschaft zwischen IT-Unternehmen und Regierung, die sowohl der Regierung als auch den Unternehmen erlaubt, mit Dingen davon zu kommen, mit denen sie ansonsten niemals durchkommen würden. Und das hat uns eben dieser Fall Lavabit, Silent Circle, doch auch nochmal plastisch vor Augen geführt. Ne? Ja, genau das ist. Also so ähnlich werten das auch Constanze Kurz und Frank Rieger in einem Artikel für die FAZ. Sie schreiben hier, die Causa Snowden werde immer mehr zu dem Moment, in dem die Masken fallen und der Deep State, wie die Washington Post den gigantischen Sicherheitsapparat in den Vereinigten Staaten getauft hat, sein wahres Gesicht zeigt. Zitat: Das Vorgehen gegen Lavabit liegt verdächtig nah an Erpressung und Nötigung. Immer deutlicher wird, dass die Grundsätze der freiheitlichen Gesellschaft, die einst in der Verfassung der Vereinigten Staaten niedergelegt wurde und die nach dem Krieg auch ihren Niederschlag im westdeutschen Grundgesetz fanden, auch für Inländer nicht mehr viel gelten. And the home of the Corporate Government Surveillance Partnership anstatt the brave oder the free. Genau. Ja, das mal so mein laxer Kommentar dahin gesungen. Du hast so schön gesungen. Dankeschön. Zum Ende. Ich hatte die Hand nicht auf dem Herzen. Ja, also so weit geht es dann das doch nicht mehr. Das haben unsere Hörer aber nicht gesehen. No, genau, und gehört habt das auch nicht. Aber ihr lest vielleicht alles nochmal genauer nach. Sämtliche Links auch zu den Zitaten, die ihr gerade hier von Martina gehört habt, natürlich dann in ihrem Artikel auf dradiowissen.de unter Agenda. Und dann auch auf unserer Seite nochmal das Gespräch mit Constanze Kurz vom Chaos Computer Club. Eben zur Schließung dieser beiden verschlüsselten E-Mail-Anbieter Lavabit und Silent Circle.